Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannung lösen und so wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel deine Familie, zur Verfügung hast. Los geht es mit unserem heutigen Thema. Hallo, ich freue mich, dass du wieder da bist. Willkommen zurück. Heute kommen wir zum vierten Tipp der Reihe, wie ich Änderungen erfolgreich in meinem Leben umsetze. Letzte Woche ging es darum, dass es wichtig ist, dass du eine praxiserprobte Strategie hast, die vor dir jemand schon versucht hat, schon ausprobiert hat, dass sie auch funktioniert. Heute geht es darum, dass du am besten bei der Umsetzung dir Hilfe von einem Coach bzw. zumindest von einem Begleiter holst. Bei uns ist es ja immer so ein negatives Licht, ich hole mir Hilfe. Aber generell kann man sagen, wenn du dir Hilfe holst, wirst du wesentlich schneller fortschreiten, schneller zum Erfolg kommen. Und die erfolgreichen Menschen haben alle eines gemeinsam. Sie holen sich immer Hilfe. Es gibt keinen oder ganz wenige Millionäre, Multimillionäre, die alles ganz alleine geschafft haben, sondern die haben Unternehmen, die schaffen Strukturen und die lassen Leute für sich arbeiten. Die holen sich Hilfe bei Leuten, die holen sich Hilfe bei Experten, die lassen sich auch coachen, die lassen sich begleiten, um so schneller voranzukommen. Denn egal wie clever ein Mensch auch sein mag, wenn er alles alleine machen muss, dann ist das sehr begrenzt mit seinem Erfolg und mit seinem Wachstum. Denn auch er ist auf andere Menschen angewiesen, diese erfolgreich einzusetzen. Das ist die Kunst und mit diesen erfolgreich zusammenzuarbeiten. Von daher ist Hilfe holen nur im ersten Punkt ein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Punkt von Stärke, um gemeinsam damit mehr zu erschaffen. Denn gemeinsam können wir wesentlich mehr erreichen, wie jeder für sich alleine. Egal wie clever und egal wie hart er arbeitet und wie engagiert er auch sein mag. Als erstes habe ich von einem Begleiter gesprochen, zu Neudeutsch könnte man sagen Accountability Partner. Es geht darum, dass wir schneller, einfacher und auch mehr an unseren Zielen arbeiten, wenn wir dies öffentlich kundgegeben haben. Und darum geht es, suche dir jemanden und erzähle ihm, welche Änderungen du durchführen möchtest in deinem Leben. Wie du erfolgreicher werden möchtest. Punkt 1, erzähle ihm, was du umsetzen möchtest. Darin erzähle ihm auch, in welchem Zeitraum du das umsetzen möchtest. Und als nächsten Punkt, auch sehr wichtig, deshalb Accountability, jemanden dafür verantwortlich halten. Bitte weise ihn darauf an, dass er das sozusagen auch kontrolliert. Es geht nicht darum, dass er sagt, du hast das nicht geschafft und dann sagen, du bist ein schlechter Mensch, du bist blöd, du bist dumm oder was auch immer, sondern es geht darum, dass du öffentlich jemanden erklärt hast, was du machen wirst und dass der dich wieder daran erinnert, dass du es machen wolltest. Wenn du vielleicht etwas einmal vom Weg ein bisschen abgekommen bist oder es hast mal wieder ein bisschen schleifen lassen. Denn Studien, Researches haben immer wieder gezeigt, wenn wir etwas öffentlich ausgesprochen haben, etwas öffentlich erklärt, dass wir dann weniger neigen, es im Sande verlaufen zu lassen, sondern dass wir dabei bleiben. Und wenn wir dann noch nett darauf hingewiesen werden, höflich nett darauf hingewiesen werden, wie dann der Stand der Dinge ist und daran erinnert werden, dass wir doch unser Wort gegeben hatten, dass wir das gerne machen möchten, dass wir das umsetzen, dass wir das ändern und dass wir da vielleicht noch ein bisschen hängen, ist die Chance um ein Vielfaches größer, dass wir es dann auch wirklich erfolgreich umsetzen, dass wir es auch nachhaltig umsetzen, denn es bedarf ein bisschen, wie wir in den folgenden Folgen haben, eine bewusste Entscheidung und dieses auch bewusst zu tun, weil das immer mal wieder vergessen gehen kann, bis es im Unterbewusstsein drin ist und ein Automatismus ist diese neue Sache, diese neue Angewohnheit. Denn eine Änderung ist nichts anderes, wenn es ins Unterbewusstsein geht, wie eine neue Angewohnheit, dass wir uns angewöhnt haben. Von daher Suche dir einen Begleiter, suche dir einen Accountability-Partner, der in regelmäßigen Abständen auch mal nachfragt, wie es funktioniert und wie der Stand der Dinge ist. Die zweite Variante, und das ist die Variante für die, die wirklich schnell vorankommen wollen, suche dir nicht nur einen Accountability-Partner, sondern suche dir auch noch einen professionellen Coach. Denn dieser Coach macht genau das, was der Accountability-Partner auch macht. Er fragt nach und er hält dich dafür verantwortlich, was du gesagt hast. Plus, er macht das von Berufs wegen. Das heißt, er kann mit dir vorher das Ziel auch noch genau ausarbeiten, wo du gerne hin möchtest oder deine Ziele. Diese Ziele auch gegebenenfalls mit dir runterbrechen, wenn er merkt, dass die Ziele zu groß sind, zu sehr, nicht zu groß. Das Problem ist nicht zu groß, aber große Ziele müssten wir auch in einzelne Etappen runterbrechen, denn dann hast du auch ein Zwischenziel und bei Zwischenzielen, die du schneller und einfacher erreichst, bist du auch wieder motiviert. Wenn du nur ein ganz großes Ziel in 5, in 10, in 15 Jahren hast und das nicht runterbrichst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auf der Strecke, da du keine Erfolgserlebnisse hast, da du nur das Endziel siehst und bei diesem Endziel da immer jede Woche der Kopf fragt, hast du dieses Ziel erreicht? Und du sagst nein. Und dann die nächste Woche wieder, hast du dieses Ziel erreicht? Du sagst nein. Und dadurch wirst du demotiviert. Das hat nichts damit zu tun, dass es vielleicht das Ziel, das du dir gestellt hast, so groß ist, dass es total unrealistisch ist, das in 1, 2 oder 3 Wochen zu erreichen. Sondern es geht wieder darum, was wir auch letzte Woche schon hatten. Die Antwort ist immer Ziel erreicht, nein. Fortschritt, ja, ein bisschen, aber Ziel erreicht, nein. Und deswegen kann dir ein Coach helfen, das immer wieder runterzubrechen, dass du richtige Größen, richtige verdauliche Häppchen hast und dass du so arbeiten kannst und immer wieder Erfolgserlebnisse zwischendrin hast und dadurch immer wieder motiviert bist. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, wobei dir ein Coach natürlich weiterhelfen kann, ist, er hilft dir, die Lösung bzw. den Weg selbst zu erarbeiten. Das heißt, du erarbeitest die mit seiner Hilfe die Lösung. Er setzt dir rechts und links sozusagen die Leitplanken und du erarbeitest dein Ziel und gehst dann innerhalb dieser gesteckten, der Leitplan oder dieser gesteckten Fahnen, gehst du nach vorne. Es wird nicht immer gerade und nicht immer der schnellste Weg sein. Du wirst immer ein bisschen nach rechts gehen und nach links, aber der Coach wird dich immer wieder darauf hinweisen, wenn du etwas abgekommen bist von rechts und nach links und ihr zusammen könnt dann immer wieder die beste Lösung für die momentane Situation erarbeiten. Aus meiner täglichen Praxis kann ich sagen, dass das sehr hilft und dass das auch mit meinem Coach mir sehr viel geholfen hatte. Denn auch der Coach, ganz klar, sollte einen Coach haben, denn auch der Coach sitzt sozusagen im Glashaus. Das heißt, emotional gebunden und dadurch kann man bei sich persönlich viele Sachen nicht so sehen, die andere drumherum klarer sehen können. Und wenn die anderen dann geschult sind, wie sie denjenigen leiten können, beziehungsweise wie sie denjenigen dazu bringen können, dich dazu bringen können, zu einem besseren Ergebnis zu kommen, dann kommst du zu einem besseren Ergebnis, zu einem schnelleren Ergebnis, du kommst schneller voran, du hast mehr Spaß dabei, du bist auch mehr motivierter, das Gehirn ist mehr motivierter und vor allen Dingen du sparst eins und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Ressource, die wir heutzutage haben, hat auch jeder die gleiche Zeit, die gleiche Anzahl, denn das ist, wie ich schon gesagt habe, die Zeit. Jeder hat 24 Stunden und du kommst nicht nur schneller voran, du kommst nicht nur mit mehr Spaß voran, sondern du hast auch danach noch mehr Zeit. Du hast etwas investiert, du hast vielleicht auch etwas Geld investiert, aber Geld ist für mich nicht die entscheidendste Ressource, sondern die entscheidendste Ressource, die einmal weg ist und die nie mehr wiederkommt, ist Zeit. Denn Geld kannst du verlieren oder kannst du investieren, aber du kannst es danach immer wieder verdienen. Und stell dir einmal vor, du weißt oder du kannst mit der Hilfe schneller Änderungen erfolgreich umsetzen. Dadurch kannst du vielleicht auch wieder mehr Geld sparen und vor allen Dingen, was noch viel wertvoller ist, du kannst wieder viel mehr Zeit sparen und diese Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nutzen, wie zum Beispiel Zeit mit deiner Familie und mit deinen Freunden zu verbringen. Ich hoffe, du kannst nun ein Stückchen besser verstehen, warum es so wichtig ist, mit einem Coach zu arbeiten oder zumindest mit einem Begleiter, mit einem Accountability-Partner und auch dazu erkennen, warum es so wichtig ist, was für Vorteile es alles hat, wenn du in dich investierst, sprich, dass du, nachdem du in dich investiert hast, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge lege zur Verfügung hast, dass du auch finanziell vorankommst. Und wie schon ein berühmter Spruch war, die besten Zinsen bekommst du immer noch, wenn du in dich selbst investierst. Das war auch schon wieder der Ende der vier Tipps für mich, wie du schneller, erfolgreich und einfach Änderungen umsetzt. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die ganze Reihe doch vorbeigeht. Noch einmal kurz zur Wiederholung, die vier Tipps, die wir hatten, die ich hatte für dich. Tipp Nummer 1, treffe eine bewusste Entscheidung. Tipp Nummer 2, definiere die Dringlichkeit, mit dem du die Änderung umsetzen möchtest, wo wir auch besprochen hatten, wie du die Dringlichkeit nach oben bekommst. Tipp Nummer 3, eine praxiserprobte Strategie bei der Umsetzung. Und Tipp Nummer 4, suche dir einen Accountability-Partner, einen Begleiter oder optimalerweise sogar noch einen Coach. Gerne gehe auch nochmal zu den einzelnen Modulen zurück, zu den einzelnen älteren Podcasts, zu den einzelnen Punkten, wenn du noch mal Fragen hast, wenn noch etwas aufgekommen ist. Denn wenn du in der Umsetzung bist, kann es immer wieder sein, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die ein oder andere Frage noch einmal aufkommt. Und dann hilft es sich einfach, diese Episode noch einmal durchzuhören. Es sind 10, 12 Minuten, ist es nicht besonders lang. Du kannst es auch während dem Autofahren machen. Du kannst es in deinen toten Zeiten sozusagen machen, wo du eh unterwegs bist und kannst dabei immer noch mal reinhören, was war da noch mal gewesen. Beim zweiten Mal, dritten Mal hört man auch öfters noch etwas anderes, vor allen Dingen, wenn man die Sache nicht nur angehört hat, sondern wenn man schon gehandelt hat und selbst ausprobiert hat. Und dann bekommt man einen anderen Blick auf die Sache, man nimmt Sachen anders wahr, man hört in einem anderen Kontext. Versuche, wie gesagt, das auch einmal. Ich freue mich schon wieder nächste Woche, dich mit einem neuen Thema begrüßen zu dürfen. Bis demnächst, dein Stressminimierer Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann nimm dir bitte 2 Minuten Zeit und bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreieres Leben für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir, dein Stressminimierer Björn Uhrig.